Ja, also man soll nie den Ankündigungen glauben. Also Descartes wird nur eine relativ kleine Rolle spielen bei meinen Ausführungen. Ich will mich eigentlich hauptsächlich mit dem Thema des Narzissmus beschäftigen und also werde auf Descartes also nur nebenbei zu sprechen kommen, weil ich habe keinen geschriebenen Text, ich werde halt improvisieren auf der Grundlage meiner Aufzeichnungen. Und deswegen wird also auch die Länge wird unter anderem auch von eurer Geduld abhängen und davon, wie viele der verschiedenen Themen, die ich vorbereitet habe, ich dann auch wirklich behandeln werde. Also gestern Abend hatten wir so eine erste Einführung gehabt in die Psychoanalyse und in die möglichen Verbindungen zur Wertabspaltungskritik, und ich will mich heute also einem wesentlich spezifischeren Thema widmen, nämlich der Rolle des Narzissmus. Ich werde mich jetzt also dabei nur weniges beschränken. Ich werde jetzt also halt nur eine kurze Einführung in die mögliche Definition des Narzissmus geben, auch weil wir dazu haben wir ja schon heute Nachmittag einen anderen Vortrag, oder? Vielleicht wäre es praktischer gewesen, den vor meinem zu halten, aber gut, das ist mal auf mal anders organisiert worden. Ich werde auch versuchen, auch nicht allzu sehr ins Spezifische zu gehen. Ich habe auch einen längeren Artikel auf Französisch geschrieben, der wohl nächstes Jahr in der Exit erscheinen soll, wobei ich die Kritiken untersuche, die der Christopher Lesch an Marcuse übt, wenn er Fromm kritisiert, der Freud kritisiert. Also das klingt sehr kompliziert, aber ist einer recht wichtigen Sache auf der Spur zu sein, nämlich zur Frage, was überhaupt das Verhältnis ist von Psychoanalyse zur Gesellschaftskritik, diese vier Autoren. Also Freud, Fromme, Marcuse und Lesch diskutieren da sehr kontrovers, antworten einander da sehr kontrovers, aber halt stets auf der Grundlage, wie Freud für ein gesellschaftskritisches Denken fruchtbar gemacht werden kann. Aber wie gesagt, darauf werde ich auch heute nur am Rande eingehen, denn auch das Thema ist ja relativ spezifisch. Ich wollte mich heute erstmal nur allgemeiner ausdrücken dazu, was eigentlich ein Narzissmus ist und wie gesagt, was die verschiedenen Erklärungen sind, die heute gegeben werden zu seiner großen Rolle heute im Vergleich auch zur Vergangenheit und warum ich der Meinung bin, dass die Erklärungen, die gegeben werden, heute unzureichend sind, weil sie eben nicht die Ebene der Wertabspaltung der abstrakten Arbeit einbeziehen. Wie gesagt, der Narzissmus ist ein weites Feld und dieser Ausdruck, der bis in die 60er Jahre eigentlich ziemlich selten war, ist heute absolut inflationär geworden. Und Narzissmus wird eben oft auf eine ähnlich halt ganz vage Weise gebraucht wie der Begriff Fetischismus, so wie der Begriff Fetischismus eben oft heruntergebracht wird, er ist ein Autofetischist oder so. So wird auch der Begriff Narzissmus oft einfach nur verstanden als jemand, der sich vor dem Spiegel aufblustert. Natürlich gibt es das auch und gehört das auch dazu, aber der Begriff ist natürlich weiter. Der Begriff wird auch heute oft gebraucht im Sinne von dem, was die Psychologen den perversen Narzissmus nennen, im Sinne von eben einer absoluten Selbstbezogenheit von völlig unempathischen Menschen, die die anderen nur als Mittel zu ihrer eigenen Selbstbehauptung missbrauchen, oft oberflächlich charmant sind und deswegen Erfolg haben, aber im Grunde aber nachher zu jeder Solidarität oder zu jeder wirklichen innigen oder zu jeder innigen Zusammenarbeit mit anderen nicht in der Lage sind, weil sie ein rein instrumentelles Verhältnis zu anderen Menschen haben. Ist deswegen auch beobachtet worden, dass zum Beispiel Leute mit narzisstischen Syndromen zum Beispiel sehr häufig auf der Management-Ebene anzutreffen sind oder der ideale Personalchef sind. Also wenn zum Beispiel jemand halt Karriere machen will, indem er möglichst viele Leute rauswirft aus dem Betrieb, ohne sich zu fragen, was aus diesen Leuten später wird. Dafür ist zum Beispiel eine narzisstische Mentalität am besten angebracht. Aber das gehört auch tatsächlich zum Narzissmus dazu und wie gesagt, das Thema wird heute eben auch behandelt, auch auf der Ebene von den Zeitschriften, die man beim Zahnarzt lesen kann. Wie gesagt, worauf ich hier eingehen will, ist eine ist eben eine weitergehende, auf der Psychoanalyse beruhende Interpretation des Begriffs des Narzissmus, dass diese mehr oberflächlich, sagen wir, phänomenale Ebene zwar einbegreift, aber sich eben nicht darauf beschränkt. Es gibt dann, wie gesagt, gerade seit der Begriff angefangen hat, sich in den 60er Jahren zu verbreiten, eben auch höchst unterschiedliche Meinungen der Psychoanalytiker dazu. So ist zum Beispiel immer wieder auch die Rede von einem sogenannten gesunden Narzissmus im Sinne eines gesunden Selbstwertgefühls, eines Bewusstseins seines eigenen Wertes, ohne dass der Mensch gar nicht auskommen könne, dass dann viele Autoren von einem malignen, einem kranken Narzissmus abtrennen, wo gewissermaßen dieser Narzissmus also eine Art von gewissem Pegel überschreitet. Es ist natürlich klar, dass mich all meine Ausführungen hier jetzt nur auf das beziehen, was man eben pathologischen oder bösartigen Narzissmus nennen kann. Gut, natürlich muss jede Ausführung zum Narzissmus bei Freud anfangen. Ich erwähne jetzt nur kurz, vielleicht kriegen wir es so. Wer wird heute Nachmittag reden? Der ist noch gar nicht da. Ach so, ich kenne ihn gar nicht. Also ich erwähne halt nur kurz, dass Freud übernimmt den Begriff von einigen anderen Psychiatern aus der Zeit kurz vor ihm, und die das als reine Krankheit betrachten. Hingegen, ich erwähne natürlich auch für denjenigen, der den Ursprung des Begriffs nicht kennt, dass Narziss ist also eine Figur der antiken Mythologie, ausgearbeitet vor allem bei Ovid. Ein junger Mensch, der so schön ist, dass sich alle Frauen in ihn verlieben, aber er weist sie alle ab, da er sich im Grunde nur selber liebt. Und deswegen, und als auch die Nymphe Echo in ihn vergebnislos verliebt und er sie auch abweist, lässt sie sich also sterben, und sodass nur noch ihre Stimme von ihr übrig bleibt. Daher kommt eben auch der Ausdruck das Echo. Und zur Strafe richten es die Götter eben so ein, dass Narziss sich am Ende halt in einem Teich widerspiegelt und dort sein eigenes Bild sieht, und nur da verliebt er sich zum ersten Mal, weil er sich eben in seinem eigenen, weil nur sein eigenes Bild ihm völlige Befriedigung verschafft, und er beugt sich zu dem Wasser herunter und versucht das Wasser halt zu umarmen oder zu küssen, und stürzt in den Teich und ertrinkt dabei. Ich komme vielleicht auch mal kurz später darauf zurück, auf die verschiedenen Lesarten auch dieses Mythos zurück. Freud benutzt eben diesen Ausdruck ab 1910, ursprünglich erstmal in seiner Schrift zu Leonardo da Vinci zur Erklärung der Homosexualität und dem, was man damals die Dementia praecox nannte. Und einige Jahre später, 1914, widmet er dem Narzissmus eine eigene kleine Schrift zur Einführung des Narzissmus, die also nach Meinung vieler Freud-Experten auch zu den schwierigsten und rätselhaftesten Texten von Freud gehört. Der Narzissmus erscheint dort vor allem eben als eine absolute Selbstbezogenheit. Sie wird eben in den Begriffen der sogenannten Libido-Ökonomie erklärt. Zwischen Klammern, es ist eben recht interessant zu sehen, wie viele ökonomische Begriffe Freud eben verwendet. Die Ökonomie, die Investition, aber, und eben auch der Apparat, wie gestern bemängelt wurde, aber da kann ich schon anmerken, meiner Meinung nach ist das einer der Stärken von Freud, dass er eben auch reflektiert, wie sehr eben die Menschen tatsächlich zu Anhängern eben ihres Apparates und ihrer Ökonomie geworden sind. Und wie gesagt, im Narzissmus wird eben die Libido nicht nach außen ausgeschickt und findet keine Objektwahl statt, werden eben keine Objekte mit Libido besetzt, sondern die gesamte Libido bleibt im Individuum zurück, und das Individuum liebt nur sich selbst. Anfänglich interessierte Freud dieses Phänomen vor allem eben insofern, als es jede psychoanalytische Therapie unmöglich macht, weil nämlich in dem Falle kein Transfer stattfindet. Der Narzisst, da er niemanden anders lieben kann, kann eben auch keine Übertragungsliebe zum Analytiker entwickeln, und insofern ist er auch resistent für jede Therapie. Und ist deswegen eher den Psychotikern zuzurechnen, obwohl Freud dieses Wort damals noch nicht benutzte. gleichzeitig deutet aber Freud auch an, dass Narzissmus auch eine allgemeine Komponente menschlichen Verhaltens ist, die eben schon in der frühen Kindheit auftritt, und zwar direkt nach der autoerotischen Phase. Und erwähnt dann eben, dass der Narzissmus für die Menschen oft angenehm ist und deswegen narzisstische Wesen auch oft große Anziehungskraft auf ihre Umgebung ausüben. Freud schreibt diese narzisstische Anziehungskraft auch Kindern, vielen Frauen und sogar Katzen zu. Katzen, ja, sagt er, die Anziehungskraft von Katzen. Ja, die Anziehungskraft von Katzen beruhe eben auch darauf, dass Katzen eben so selbstbezüglich sind und sie offenbar die Zuneigung der Menschen nur entgegennehmen, aber kaum erwidern. Und Freud liefert eben auch. Ja klar, aber Freud liefert eben auch schon die erste Erklärung für die Anziehungskraft der Narzisstiker, weil die anderen Leute, die ihren Narzissmus eben nicht ausleben können, ihn gewissermaßen stellvertretend ausleben in der Bewunderung narzisstischer und selbstbezüglicher Wesen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht länger darauf eingehen, Freud nimmt den Begriff des Narzissmus ja in seinen späteren Schriften ab 1915 wieder auf und führt eine Trennung zwischen primärem und sekundärem Narzissmus ein. Den Narzissmus, den er in der Schrift von 1914 erwähnt hat, wird jetzt hauptsächlich als Sekundärnarzissmus definiert, also als eine pathologische Form beim Erwachsenen der übertriebenen Selbstbezogenheit, die unter anderem zum Beispiel zur Melancholie führt, wenn es zum Beispiel letztlich keine libidinöse Besetzung von anderen Menschen mehr möglich ist. Davon unterscheidet Freud jetzt einen primären Narzissmus, der ersten Kindheit angehörig ist und eine Art von Verlängerung des Lebens im Uterus in der Gebärmutter darstellt, wenn versucht wird, möglichst alle Spannungen möglichst gering zu halten und in einem Zustand eben möglichst ozeanischer, wie Freud es nennt, Ruhe zu leben und nicht die schmerzhafte Erfahrung der eigenen Ohnmacht machen zu müssen. Dieser Begriff, also des primären Narzissmus, ist stark kritisiert worden. Manche Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen wie Melanie Klein haben ihn auch ausdrücklich abgelehnt. Andere haben auch Verbindungen gezogen dann zur Theorie des Todestriebes und eben des Wunsches zu einer Rückkehr nach einer Art von beinahe anorganischer Ruhe. Was man auf jeden Fall halt festhalten kann von der Theorie auch des primären Narzissmus, ist, dass in dem Fall die Libido eben objektlos ist. Die Libido wird eben erstreckt sich nicht auf äußere Objekte, auf andere Menschen oder Gegenstände, sondern bleibt gewissermaßen ganz in dieser ursprünglichen Quelle, in diesem ursprünglichen Becken der Libido. Wie gesagt, davon ausgehend hat sich dann eine Diskussion entfaltet, nicht so sehr in den ersten Jahrzehnten nach Freuds Schriften, sondern vor allem ab den 60er und 70er Jahren, auf die ich jetzt also unmöglich eingehen kann. Ich kenne sie auch nur zum Teil. Ich will jetzt nur versuchen, ungefähr abzureißen, welche Vorstellung ich mir davon gemacht habe, davon, wie man den Narzissmus interpretieren kann. Und erwähne, dass ich mich dabei stark auf die Bücher des amerikanischen Historikers Christopher Lesch beziehe, vor allem das Zeitalter des Narzissmus, 1979 erschienen, und The Minimal Self, 1987 erschienen. Ich kann zumindest das Buch auch mal rund gehen lassen. Und also, um es sehr kurz darzustellen, habe ich mir jedenfalls folgende Vorstellung gemacht. Das menschliche Wesen wird zu früh geboren, das ist auch eine der Grundannahmen der Psychoanalyse, die vielleicht nicht immer genügend herausgestellt wird. Dieses Phänomen ist auch unter dem Namen Neothenie bekannt. Das im Gegensatz zu allen anderen Säugetieren wird der Mensch in einem Zeitalter geboren, in dem er eigentlich halt noch längst nicht fertig ist, weder körperlich noch psychisch. Im Grunde ist der Mensch, natürlich zufolge, ist das Baby eigentlich ungefähr erst im 9. Lebensmonat ungefähr in dem Zustand, in dem zum Beispiel andere Primaten bei der Geburt sind. Das menschliche Lebewesen ist also deswegen bei der Geburt noch viel hilfloser als es andere vergleichbare auch Säugetiere sind. Und es gibt also auch Theorien, also halt zur Entwicklung des Menschen, die einen großen Wert darauf legen. Also ich finde, diese Theorien gehören auch zu den wenigen Theorien, die auch versuchen, etwas, sagen wir mal, über eine Art von Grundbefindlichkeit des Menschen auszusagen, die meiner Meinung nach auch wirklich ernst genommen werden können. Wie gesagt, also in der Psychoanalyse spielt das eine große Rolle und das menschliche Lebewesen ist also einer ganz besonderen Hilflosigkeit, das ist ja noch allgemein bekannt. Und das Baby verspürt eben auch diese völlige Abhängigkeit, die eben auch ungewöhnlich lange dauert bei ihm. Es kann also absolut nichts selber machen, es kann sich eben weder selber ernähren, es kann sich ja nicht selber, es kann sich auch nicht mal selber umdrehen und so. Es kann nur höchst indifferenziert kommunizieren mit den Leuten, die sich um es kümmern. Der erste Eindruck von der Welt, die das Baby eben erhält, ist das einer völligen Hilflosigkeit und Ohnmacht. Dieses Gefühl wäre aber an sich unerträglich für das neue Menschenkind, wenn es das nicht kompensieren könnte mit grandiosen Allmachtsfantasien. Ich meine, im Grunde wissen wir natürlich nicht, was sich eigentlich ein Baby denkt. Es ist erstaunlich, aber letztlich wissen wir weniger, was wir alle mit 2 Monaten gedacht haben, wissen wir weniger davon, als von dem, was an den Grenzen des Universums passiert. Natürlich ist die Psychoanalyse, hat hier immer einen spekulativen Zug, die sich eben natürlich weitgehend auch auf die Reminiszenzen zum Beispiel in einer Psychoanalyse bezieht, sowie auch auf die Aufarbeitung zum Beispiel von vielen Mythen. Aber ja, es ist eben allgemeine Auffassung einer Psychoanalyse, dass eben die Kinder es sehr schmerzhaft empfinden, wenn sie zum Beispiel nicht sofort ernährt werden, wenn sie Hunger haben. Es geht auch immer sofort ums Ganze für ein Baby. Ein Baby kann da auch nicht abwägen. Jede Milch, die nicht sofort kommt, wird auch sofort aus Todesgefahr erlebt. Oder jede zu hohe oder zu niedrige Temperatur und so weiter. Und die Kinder, die Babys antworten eben auch auf diese reale Ohnmacht, indem sie sich selber eine absolute Allmacht zuschreiben und vor allem, indem sie erstmal überhaupt keine Trennung zu ihrer Umwelt wahrnehmen. Das ist auch ein ganz wichtiges Element. Das Kind nimmt sich nicht als getrennt von der Umwelt dar, sondern meint, dass es sich eigentlich gewissermaßen selber ernährt, dass wenn die Brust kommt, wenn es Hunger hat, dass es ein Teil gewissermaßen seines eigenen Selbst ist, das sich ernährt. Das Kind nimmt also halt hier keinen Unterschied wahr zur Mutter. Der Ausdruck ist Mutter ist jetzt natürlich nicht immer wörtlich zu verstehen. Das muss jetzt nicht immer die Person sein, die das Kind geboren hat und muss dann unbedingt eine Frau sein. Wir benutzen den Begriff Mutter jetzt hier eben einfach nur als die Nährperson. Und charakteristisch ist eben auch, dass wenn das Kind frustriert wird, dass es je kleiner es ist, desto weniger kann es diese Erfahrung auch aushalten und begegnet dem oft mit Halluzinationen, also oder indem es sich zum Beispiel, wenn Kinder nicht sofort ernährt werden, dann machen sie zum Beispiel oft selber die Lippenbewegung, also als ob sie sich offenbar wahrscheinlich selber das Gefühl verschaffen, dass sie eben trotzdem saugen können. Und natürlich entdeckt das Kind dann bald, dass es sich selber am Daumen saugen kann und dass sich zumindest nicht den Nährwert, aber zumindest den erotischen Wert des Saugens eben auch selber beschaffen kann. Und das kann im Grunde eben ein Primärnarzissmus genannt werden. Vor allem im ersten Lebensjahr verlängert das Kind eben den höchst angenehmen Zustand des intrauterinen Lebens einen Teil der Zeit. Erstens macht das Kind das eben auf ganz direkte Weise, indem es eben einen Großteil des Tages schläft und der Schlaf ist, wie Freud bald herausstellte, eben die verbreiteteste Form des Narzissmus, wo wir eben weitgehend eben zurückkehren in die völlige Befriedigung, die völlige Spannungslosigkeit des vorgeburtlichen Zustandes. Und auch wenn es wach ist, tut das Kind eben oft alles, um seine reale Hilflosigkeit erst zu verleugnen. Erst nach und nach entdeckt das Kind eigentlich überhaupt, dass es existiert und dass es von der Mutter und von den anderen Personen getrennt ist und dass diese anderen Personen einen eigenen Willen haben und dass das Kind irgendwie damit umgehen muss, dass das Kind zum Beispiel damit unter Umständen warten muss, bis es eben gestillt wird und dass es trotzdem in der Zwischenzeit nicht verhungert. Das Kind wird also nachmacht. Das nennt eben auch die psychoanalytische Theorie die psychische Geburt des Menschen, die meistens so ungefähr mit 9 Monaten nach der physischen Geburt angegeben wird. wie gesagt, der Primärnarzissmus hat also eine absolut positive Funktion. Man könnte sagen, es ist eine Art Schutz, die das Kind davor hindert, allzu schnell zu merken, dass es von der Welt getrennt ist und dass diese Welt nicht unbedingt nur dazu da ist, ihm Vergnügen zu bereiten, sondern dass es von dieser Welt auch völlig einseitig abhängt. Wenn das Kind eben in diesem Primärnarzissmus gestört wird, dann führt das eben auch zu schweren psychischen Verwerfungen, denn eben meistens, je früher eben Störungen auftreten, desto schwerer sind dann auch die dementsprechenden Schäden. Also Kinder, die bereits zum Beispiel bereits im ersten Lebensjahr zu starken Frustrationen aussetzen, sind zum Beispiel sicher für die Psychoanalyse zweifelsohne Kandidaten auch für spätere Psychosen. Eben nach und nach entdeckt das Kind dann eben die Außenwelt und merkt eben, dass es und entdeckt sowohl die Frustration, die die Außenwelt ihm bereitet, und entdeckt, dass es eben von dieser Außenwelt abhängig ist, entdeckt aber gleichzeitig eben auch, dass es möglich ist, diese Außenwelt zu beeinflussen. Zum Beispiel klassischerweise entdeckt das Kind eben, dass wenn es lächelt oder wenn es sich allgemein in Anführungsstrichen gut verhält, dass es dann auch das kriegt, was es will von der Außenwelt. Die klassische, die zentrale Episode, jedenfalls für Freud, in dieser Entdeckung der Außenwelt ist eben der Ödipus-Komplex. Gut, Freud beschrieb ihn in der klassischen Weise natürlich als den Konflikt zwischen dem kleinen Jungen und dem Vater. Aber es ist später unterstrichen worden, dass der Ödipus-Komplex für beide Geschlechter gilt und auch allgemein einfach aufgefasst werden kann, dass das Kind einfach in seinen libidinösen Wünschen und in seiner pervers polyforme Sexualität eben beschnitten wird, dass das Kind beider Geschlechter wird, entdeckt, dass ihm bei seiner libidinösen Entdeckung der Umwelt schließlich enge Grenzen gezogen werden und dass daran gehindert wird, einen sexuellen Kontakt mit den Eltern zu haben. Und das kann man eben im weiteren Sinne auch als Kastration auffassen. Im günstigeren oder im Fall oder in dem Fall, den Freud für den Regelfall hielt, geht der Ödipus-Komplex eben darin aus, dass das Kind diese Realität anerkennt. Es verzichtet eben auf die sexuelle Vereinigung der Mutter, jeweils im Falle des Jungen oder sonst im Fall des Mädchens. Ist der Fall vielleicht kompliziert, aber es bleibt jedenfalls dabei eine Art von Kastration. Das heißt, es wird allgemein die Außenwelt akzeptiert. Das Kind identifiziert sich diesmal auch mit den Eltern, statt sie libidinös zu begehren, und erwirbt dann nach und nach das, was im Allgemeinen als eben als die Vorteile eines reiferen Lebens gelten. Dadurch, dass es sich mit den Eltern identifiziert, kann es auch deren Rollen wahrnehmen und die entsprechenden Vorteile haben. Und der Ausgang des Ödipus-Komplexes ist eben bei Freud letztlich halt der Übergang eben halt zu einem Leben, wobei der Mensch eben eine realistische Einschätzung auch hat, seiner eigenen Kräfte und seiner eigenen Schwächen, und eben lernt, mit der Außenwelt Kompromisse zu schließen. Das heißt eben auch, dass das Realitätsprinzip anfängt, dem Lustprinzip seine Grenzen zu setzen. Wobei auch hier muss angemerkt werden muss, man irrt sich, das hat glaube ich auch schon Johanna gestern gesagt, man irrt sich, wenn man meint, dass Freud sich ganz auf die Seite des Realitätsprinzips schlägt und mit Befriedigung feststellt, dass das Lustprinzip sich dem unterordnet. Im Gegenteil, Freud meinte, er sagte beinahe resigniert, in Wirklichkeit ist das Lustprinzip im Menschen immer das stärkere Prinzip, und das Realitätsprinzip ist im Allgemeinen oft einfach ein längerer und realistischerer Umweg, um am Ende doch noch seinen Willen zu haben. So ist zum Beispiel eben, ein Beispiel zu sagen, ist zum Beispiel die Naturbeherrschung, ist zum Beispiel natürlich eine Folge des Realitätsprinzips. Der Mensch erkennt die Gesetze der Natur an, aber am Ende, auf einem längeren Weg, gelingt es ihm dann doch auf viel effizientere Weise, die Natur zu unterwerfen, als er es zum Beispiel ursprünglich versucht hat auf dem Wege der direkten magischen Beeinflussung. So sieht das zum Beispiel bei Freud aus. Das ist also, wie gesagt, also das, was also Freud für den und allgemein die Psychoanalyse für den Regelfall hält, ist derjenige, der einigermaßen ist, das ist, es ist sowohl der Mann wie die Frau, die einigermaßen befriedigend den Ödipus-Komplex abgeschlossen hat. Und der danach eben auch zu einer wirklichen Objektbeziehung in der Lage ist. Diese Person akzeptiert, also es gibt Menschen und Objekte außerhalb von mir, die sind nicht Teil meiner selbst. Ich muss damit irgendwie umgehen, ich muss auch auf deren Wünsche eingehen, damit die Umwelt auf meine Wünsche eingeht. Wenn aber irgendetwas schief geht bei der Auflösung des Ödipus-Komplexes oder bei anderen Störungen vor allem innerhalb der ersten Jahre, kann sich eben ein Narzissmus entwickeln. Wie gesagt, die Möglichkeit geht Freud selber kaum ein. Ich beziehe mich jetzt eben mehr auf andere Autoren wie Lesch. Das heißt, dass in diesem Fall, dass die Person nur äußerlich die Autonomie anderer Personen und Objekte anerkennt, aber in Wirklichkeit innerlich seinen primären Narzissmus fortführt. Und das heißt, dass er die Außenwelt in Form von Projektionen wahrnimmt. Im Grunde existieren die anderen überhaupt nicht für ihn. Im Grunde nimmt er sie weiterhin eben wie ein kleines Kind letztlich nur wahr als ein Teil seines Selbst und die kein Anrecht haben gewissermaßen auf eigene Triebansprüche, sondern dienen eben praktisch nur dazu der unmittelbaren Befriedigung der Triebansprüche des Narzissten. Der Narzisst ist insofern im Allgemeinen, sieht man es ihm nicht sofort an. Der Narzisst wird im Allgemeinen als Borderline eingestuft, jedenfalls die schweren Fälle. Er ist also zwischen Psychose und Neurose. Es ist eben kein offener Psychotiker, also in schwersten Fällen. Und der Narzisst kann deswegen halt äußerlich ein normales Leben führen, kann zum Beispiel halt normale Partnerschaften haben. Aber gerade im Fall der Partnerschaft macht sich die narzisstische Natur eben schnell bemerkbar. In Wirklichkeit betrachtet er die andere Person nie als eine ihm gleiche Person, mit der man eben die gleichen Ansprüche wie er selber haben kann, sondern betrachtet die andere Person eben als ein reines Manipulationsobjekt, weil der Narzisst ist eben unfähig zur Empathie, kann sich nicht in andere Leute hineinversetzen, weil er sich auch gar nicht wirklich lieben kann, sondern der Narzisst oder die Narzisstin eben die anderen Leute eben nur insofern wahrnimmt, insofern sie Teil seiner eigenen inneren Welt sind. Und das heißt, dass der Narzisst im Grunde sein ganzes Leben lang eben versucht, eben die imaginäre Omnipotenz seiner ersten Kindheitsphase wiederherzustellen. Denn, wie gesagt, das Kleinkind muss seine Allmachtsfantasien haben, um seine wirkliche Ohnmacht zu kompensieren. Der sogenannte Reifeprozess besteht dann darin, dass man letztlich aus diesem Dilemma herauskommt, Allmacht, Ohnmacht, und dass man sich eben eine Art von Teilmacht zufrieden gibt. Das ist eben das Realitätsprinzip bei Freud. Während der Narzisst gewissermaßen nur so tut, als ob er dem Realitätsprinzip folgt, aber eigentlich in Wirklichkeit eine ständige innere Angst hat, er könne halt wieder in seine ursprüngliche Ohnmacht zurückzufallen, wobei ihm das natürlich nicht klar ist, dass das die Ursprung seiner Ängste ist. Und er versucht deswegen auch seine Abhängigkeit von anderen, von der Außenwelt zu leugnen. Und eine ständige Kontrolle auszuüben über die Außenwelt. Dafür will ich nur gleich zwei Beispiele geben, die Christopher Lesch anführt, auch um zu zeigen, dass Narzissmus sich nicht nur auf Interpersonales beschränkt. Einerseits, die eine Seite des Narzissmus ist eben der Wunsch, halt zur ursprünglichen Fusion zurückzukehren. Das heißt, dass die Ohnmacht eben bekämpft wird, indem man praktisch in den Zustand einer völligen Verschmelzung eben mit der Umwelt zurückkehrt. Insofern kann auch sogar gesagt werden, dass zum Beispiel die verschiedenen Formen von Mystik oder Pseudomystik, aber auch zum Beispiel Drogenkonsum oder andere Berauschungserlebnisse wie zum Beispiel Rave-Partys können zum Beispiel einerseits als narzisstische Suche eben nach einer Entgrenzung und Verschmelzung dargestellt werden oder aufgehen zum Beispiel in einer Masse von Fußballfans. Das sind alles im Grunde Weisen, wie man oder im Karneval zum Beispiel, oder im traditionellen Karneval, das sind alles Weisen, die sich auch in der ganzen Geschichte halt feststellen lassen, wie diese Grenze zwischen dem Ich und dem und der Außenwelt eben aufgehoben wird, indem das Ich sich letztlich selber durchstreicht und völlig zur Außenwelt wird. Die andere umgesetzte Möglichkeit, wie die Grenze zwischen Ich und Außenwelt aufgelöst wird, ist, dass die Außenwelt letztlich aufgelöst wird, indem sie völlig der eigenen Kontrolle unterworfen wird. Und hier führt Lesch als Beispiel an zum Beispiel die technologische Kontrolle und der Wunsch, also die ganze die Natur und die Außenwelt halt völlig mit Hilfe von Natur und Technik zu kontrollieren. Auch in dem Fall wird die Abhängigkeit des Subjekts, auch des Kollektivsubjekts von der Außenwelt eben wird die geleugnet, indem die Außenwelt letztlich nur noch zu einer Verlängerung der Innenwelt wird. Ich weiß nicht, seht ihr ungefähr, das ist so ein Beispiel auch von, würde ich sagen, auch von dialektischer Herangehensweise. Bei Lesch, dass also die scheinbar entgegengesetzten Phänomene, wie zum Beispiel der Pseudomystizismus des New Age einerseits und eben der Wunsch, alles in der Natur zu kontrollieren, sagen wir zum Beispiel durch Gentechnologien, letztlich im Grunde dieselbe Wurzel haben. Es geht jedes Mal um den Wunsch, die schmerzhafte Grenze zwischen dem Ich und der Außenwelt irgendwie zu überspielen oder vergessen zu machen. Halt letztlich entweder in das Ich oder indem die Außenwelt auf ein durchgestrichen oder jedenfalls auf ein absolutes Minimum herabgesetzt werden. Lesch betont, im Grunde ist die menschliche Grunderfahrung die erste, nämlich eben die Trennung von der Mutter, sagen wir die Trennung vom Uterus, die Trennung von einer überhaupt das Bewusstsein eben von der Außenwelt getrennt zu existieren. Und das zieht sich laut vielen Psychoanalytikern eben durchs ganze Leben hindurch. Und im Grunde verwindet der Mensch es eben nie völlig. Und es ist auch letztlich auch die Quelle aller anderen Arten von Ängsten. Ich erwähne jetzt, dass Freud ursprünglich sich eben halt vor allem auf die Kastration bezogen hat und auf den Ödipuskomplex im engeren Sinne. In einer späten Schrift von 1926, Hemmung, Angst und Symptom, vor allem diese grundlegende Rolle der ursprünglichen Trennungsangst erwähnt hat und sagt, dass im Grunde auch alle späteren Ängste, auch die Kastrationsangst im Ödipuskomplex, eigentlich nur Abwandlungen dieser Urangst ist, dieser ursprünglichen Trennung eben von den ersten Pflegepersonen und der Entdeckung, dass man gewissermaßen alleine in der Welt ist. Und das heißt auch, dass ein Großteil der psychischen Anstrengungen, die Menschen später individuell und kollektiv im Leben machen, wesentlichen dazu dienen, irgendwie dieses Gefühl wegzukriegen oder zumindest zu besänftigen, ohne dass es jemals das völlig gelingt. Und darauf werde ich vielleicht später eingehen, wenn es Zeit ist. Es gibt eben nach Meinung auch von Psychoanalytikern, wie zum Beispiel auch dem französischen Psychoanalytikern Bella Grünberger und Janine Jasset-Smirgel, es gibt eben evolutive und regressive Antworten auf diese Urangst. Diese Urangst ist nicht etwas gesellschaftlich Bedingtes, sondern gehört also gewissermaßen zu einer Grundausstattung des Menschen. Aber es gibt eben verschiedene Weisen, wie darauf reagiert werden kann. So können eben zum Beispiel viele Religionen mit ihren Ursprungsmythen oder auch zum Beispiel die klassische Musik, sagt Lesch, können zum Beispiel als evolutive Antworten begriffen werden auf diese Urangst, weil sie diese Urangst erstmal anerkennen. Viele Religionen haben zum Beispiel eben einen Mythos über eine ursprüngliche Trennung von einem guten Wesen, wie eben zum Beispiel der Sündenfall in der Bibel, und erklären, welche Anstrengung der Mensch dann unternehmen kann, um zu diesem ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Aber diese ursprüngliche Trennung, der ursprüngliche Schmerz wird jedenfalls erstmal als reell anerkannt. Die gewissermaßen regressiven Antworten wären dann hingegen diejenigen, die diese ursprüngliche Trennung einfach abstreiten und irgendwie zu überspielen versuchen. Eben zum Beispiel, Extremfall zum Beispiel durch den Konsum harter Drogen, die zum Beispiel im Allgemeinen ein solches Verschmelzungserlebnis gestatten. Und gewissermaßen halt auf unmittelbarem Wege dahin zurückkehren wollen. Aber natürlich keine innere Verarbeitung dieser Trennung sind. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich am Ende zurückkommen. Ich sehe, dass auch die Zeit sehr schnell vergeht. Und also wie gesagt, also um was man sagt, Narzissmus ist also jedenfalls, kann jedenfalls aufgefasst werden, eben als ein eigentlich pathologischer Versuch des Menschen, diese ursprüngliche schmerzhafte Trennung einfach zu leugnen, sie eben nicht, wie gesagt, zu verarbeiten oder zu verwinden, wie es eben Freud zufolge im Ödipus-Komplex geschieht, sondern sie einfach abzustreiten und die ursprüngliche Verschmelzung und die ursprüngliche Allmacht zumindest auf der imaginären Ebene weiterhin voll zu erleben. Und deswegen die Außenwelt eben im Grunde weitgehend nur als eine Verlängerung seiner eigenen Innenwelt wahrzunehmen, solange das nur geht. Die Frage ist, die erste Feststellung ist, dass der Begriff des Narzissmus so an Bedeutung gewonnen hat. Wie gesagt, bei Freud spielt er nur eine relativ geringe Rolle. Freud war bekanntlicherweise eben hauptsächlich beschäftigt mit dem Phänomen der Neurose. Während heute gelten Neurosen ja eigentlich gewissermaßen als Teil des Menschen. Ich glaube, fast niemand würde heute von sich in Anspruch nehmen, keinerlei Art von Neurose zu haben. Das gilt gewissermaßen heute auch nicht mehr. Insofern sich in Grenzen hält, also jedenfalls als nicht mehr besonders schlimm. Auch die Aufmerksamkeit auch der Psychologie und der Psychiater, der Psycho und zum Teil auch der Psychoanalyse hat sich immer mehr auch auf sogenannte Borderline-Phänomene verschoben, also auf Sachen, die zwischen der Neurose und der Psychose liegen. Und in diesem Zusammenhang ist seit den 60er Jahren das Interesse für den Narzissmus ständig gestiegen und die meisten Psychoanalytiker berichten auch, dass die Fälle, die sie behandeln, eigentlich weitaus häufiger in den Bereich des Narzissmus als der klassischen Neurose gehören. Man könnte sogar sagen, dass der Erfolg des Narzissmus beruht sogar darin, dass er überhaupt nicht mehr als solcher anerkannt wird. Es hat ein gewisses Aufsehen hervorgerufen, als vor einigen Jahren das amerikanische Handbuch für Psychiater, das alle paar Jahre neu aufgelegt wird und das eine riesige Klassifizierung aller Symptome erhält, hat in seiner letzten Ausgabe den Begriff des Narzissmus einfach gestrichen und praktisch zu verstehen gegeben, dass ein Narzissmus heute ein so weit verbreitetes Phänomen ist, dass man das eigentlich überhaupt nicht mehr als Krankheitsbild identifizieren kann. Es gibt auch einen schönen Artikel von Götz Eisenberg, der damit anfängt mit Bezug auf diese Reform des Diagnosehandbuchs für Psychiater. Erst in den 70er Jahren haben dann noch einige bedeutende Psychiater wie Heinz Kohut und Bella Grunberger eben eigene Schriften zum Narzissmus verfasst. Und gleichzeitig hat sich der Begriff eben immer mehr ausgedehnt und kann mittlerweile die unterschiedlichsten Sachen bedeuten. Ich finde nützlich befunden, mich eben auf die Schriften von Christopher Lesch zu beziehen. Also Christopher Lesch war eben ein amerikanischer Soziologe und Historiker, sehr atypisch, 1994 relativ früh gestorben. Dessen bekannteste Bücher sind, wie gesagt, Das Zeitalter des Narzissmus 1979 und Minimal Self von 1984. Oder jedenfalls seine bekanntesten, was die Bücher, die ich für die wichtigsten halte. Lesch ist eine ziemlich umstrittene Figur. Er hat auch eine Reihe von Büchern veröffentlicht, unter anderem über den Niedergang der amerikanischen Familie. Und zur Verteidigung des Populismus. Es gibt bei Lesch sicher sehr vieles, was uns drüber erscheinen muss. Wie gesagt, ein Lob der Familie, ein Lob der Arbeit und allgemein eine Nostalgie des Amerika des 19. Jahrhunderts. Wie gesagt, es geht keineswegs jetzt hier darum, Leschs Analysen generell zu billigen oder zu rechtfertigen. Was ich für das Furchtbarste halte, ist eigentlich die Leseweise von Freud und der Psychoanalyse allgemein. Was keineswegs der bekannteste Teil seiner Schriften ist. Seine Schriften sind eben vor allem bekannt geworden, eben auch durch seine sehr detaillierte Beschreibung des Wandels, den Amerika durchmacht, und eben durch die Selbstbezogenheit und Selbstverliebtheit vieler Amerikaner, die die traditionellen Pioniermentalitäten ersetzt hat und so weiter. Während, wie gesagt, die theoretische Grundlage ist eben sein Versuch zu einer Rückkehr zu Freud und vor allem zu Freuds metapsychologischen Schriften. Das, was wenig wahrgenommen worden ist, weder von der breiten Öffentlichkeit, aber auch nicht von Psychoanalytikern selber nicht. Denn es ist allgemein eine Tatsache, ein Problem, dass die Psychoanalytiker, die heutigen sind eben meistens ziemlich selbstbezogen und nehmen im Allgemeinen Autoren kaum ernst, die sich nicht selber Psychoanalytiker sind, die also selber keine Praxiserfahrung haben. Wie gesagt, Lesch war eben persönlich kein Psychoanalytiker. Ich hatte jetzt, wie gesagt, im Anhang zu seinem Buch zu der zweiten amerikanischen Ausgabe befindet sich noch eine ziemlich konzise Definition seines Narzissmus-Konzeptes, aber ich glaube, es ist jetzt zu spät geworden, um das vorzulesen. Außerdem ist das in der deutschen Ausgabe nicht enthalten, müsste ich also eine spontane Übersetzung machen. Aber ich habe, wie gesagt, das Wesentliche schon erwähnt. Das, also, wie gesagt, für Lesch ist eigentlich das Entscheidende beim Narzissmus, wie gesagt, ist nicht unbedingt der Egoismus, ist nicht der Selbstbezogenheit, sondern dass der Narzisst keinen wirklichen Unterschied machen kann zwischen ihm und der Außenwelt. Und das ist auch der Grund, warum der Narzisst in Wirklichkeit gleichfalls ein armer Wicht ist. Der Narzisst ist in Wirklichkeit überhaupt keine großartige Persönlichkeit, sondern im Gegenteil, er ist eine innerlich leere Persönlichkeit, und zu den häufigsten Symptomen des Narzissmus gehört eben auch ein Gefühl der Leere und der Depression. Das erklärt sich letztlich so, dass das Individuum, nutzen wir den Begriff jetzt mal ganz allgemein, oder das Subjekt, bereichert sich ja eben in seinen Objektbeziehungen. Es ist eben durch den Verkehr mit anderen Menschen, dass das Individuum eben gibt und nimmt und sich dabei bereichert und zum Beispiel eben seine Erfahrungen macht und auch die Erfahrungen anderer Menschen gewissermaßen in sich aufsaugen kann. Das fehlt dem Narzissten eben, da der Narzisst eben in Wirklichkeit in keine wirklichen inneren Objektbeziehungen eintritt, da die anderen letztlich für ihn eigentlich immer nur vage, austauschbare Objekte sind, die immer nur ihm selber dienen, kann sich der Narzisst eben auch nicht wirklich innerlich bereichern. Deswegen ist die innerliche Welt des Narzissten eben auch eine arme und repetitive Welt, die eben das ständige Hin und Her mit der Außenwelt fehlt. Jenseits einer rein beschreibenden Ebene haben sich eben auch andere Autoren in den letzten Jahrzehnten versucht, den Begriff des Narzissmus eben fruchtbar zu machen, auch für eine Gesellschaftskritik. Ich erwähne jetzt da nur zwei Autoren oder zwei Gruppen von Autoren. Das eine sind eine Gruppe von französischen Psychoanalytikern oder von der Psychoanalyse beeinflussten Autoren, vor allem von Jacques Lacan beeinflussten Autoren, vor allem, ich erwähne jetzt nur drei Namen, die, glaube ich, in Deutschland kaum bekannt sind: Charles Melmont, Danny Robert Dufour und Jean-Pierre Lebrun. Ich weiß nicht, ob die übersetzt sind. Die kommen von Lacan her, schreiben aber im Gegensatz zu ihrem Meister auf einigermaßen verständliche Weise. Und sie untersuchen halt vor allem ein wichtiger Aspekt, vor allem bei Dufour, bei dem die Gesellschaftskritik am stärksten auftritt, ist eben auch die Behauptung, dass die zahlreichen Phänomene des heutigen Lebens und vor allem zum Beispiel im Konsum und in der Werbung antreffen, im Grunde im Wesentlichen auf einer absoluten Leugnung aller Grenzen beruhen. in dem Individuum eben versuchen, weiszumachen, dass ihm alles möglich ist, dass ihm die ganze Welt zur Verfügung steht, dass er sich an keine Grenzen zu halten habe. Und vor allem, unterschwellig wird dem Individuum auch suggeriert, also jetzt, dass es sich auch nicht an die Inzestschranke zu halten hat. Die bringen also einen weiteren wichtigen Aspekt ins Spiel, diese Autoren von, also diese neolacanianischen Autoren, dass eben dem Narzissmus zusammenhängt. Der Narzissmus, das natürlich das Wesensergebnis des Ödipus-Komplexes ist eben die Errichtung der Inzestschranke, dass das Kind vor allem halt respektiert, dass es keinen sexuellen Verkehr haben kann mit seinen Eltern und dass es eben einen Unterschied gibt der Geschlechter und einen Unterschied der Altersgruppen. Und bekanntlicherweise ist eben die Inzest-Thematik, ein Inzest-Tabu, ein absolut universelles Phänomen. Es gibt keine menschliche Gesellschaft, in der Inzest generell erlaubt wäre, außer manchmal in einigen ritualisierten Formen. Aber diese Autoren, diese neolacanianischen Autoren behaupten auch, dass an dem Verbot des Inzests, wie auch eigentlich an allen anderen Verboten der Kindheit, dass sich auch daran der Mensch letztlich eben nie wirklich innerlich akzeptiert, sondern immer wieder versucht, ob es nicht doch irgendwie gelingen könne. Und auch die Grenze zwischen dieses ursprüngliche Projekt zu verwirklichen und die Grenze zwischen Geschlechtern und Altersgruppen überschreiten zu dürfen. Und nun behaupten eben Autoren wie Dufour, dass eben zum Beispiel, dass es eben ein regressiver Zug der zeitgenössischen Kultur ist, dass es im Grunde dem Individuum immer wieder versucht, immer wieder nahelegt, es sei eben doch möglich, sei es eben in direkter Form. Und insofern eben auch einen gewaltigen Narzissmus eben fördert, indem es in dem Individuum immer wieder nahelegt, es könnte eben doch alle seine libidinösen Wünsche erfüllen. Wie gesagt, in dieser Sichtweise, in dieser Interpretation der Psychoanalyse ist eben der Mensch im Grunde ständig einer sehr starken regressiven Versuchung ausgesetzt. Die eigentliche Versuchung auch für den Erwachsenen besteht eigentlich überhaupt nicht, eigentlich zum Beispiel eben in der sogenannten Normalsexualität, und die eigentliche auch Unterdrückung besteht auch gar nicht in der sogenannten normalen Sexualität, sondern eigentlich ist das letztlich alles immer nur gewissermaßen Versuche dafür, die ursprünglichen kindlichen Wünsche doch noch auf irgendeine Art und Weise durchzusetzen und in letzter Analyse sich mit der ursprünglichen Mutterfigur zu vereinigen. Und in der Sichtweise, wie gesagt, eben dieser französische Neolacanian, aber ich glaube, dass auch viele andere Psychoanalytiker das so sehen würden, hat mit der Auflösung oder mit der Aufweichung eben der alten patriarchalischen Ordnung und damit die auf dem Ödipus-Komplexe beruhte, haben eben solche regressiven Tendenzen in der Gesellschaft eben enorm zugenommen. Eine andere... Wie ihr seht, ich erwähne jetzt hier sehr viele Sachen, die eigentlich an sich eine ganze Konferenz verdient hätten, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, jetzt hier keinen Aspekt allzu sehr zu vertiefen, sondern ich wollte eher erstmal den ganzen größeren Zusammenhang aufzeigen. Wir können da in der späteren Diskussion auf einzelne Punkte fokalisieren. Noch hingegen eine andere Herangehensweise ist eben die von dem bereits erwähnten Götz Eisenberg, dem deutschen Autor von Studien eben vor allem zum Amok, von Büchern wie Amok, Kinder der Kälte oder sein letztes Buch zwischen Amok und Alzheimer, wobei er eben auch erwähnt, wie vor allem der Abbau der traditionellen Zwischenwelten, wie es die Familie, das Berufsleben, das Stadtviertel, die Schule und so weiter waren, eben dazu geführt hat, dass auch da die traditionellen Fähigkeiten auch des Menschen, eben ein realistisches Verhältnis zur Außenwelt schon als Kind zu entwickeln und mit seinen Frustrationen umzugehen, immer mehr abgebaut worden sind, halt zugunsten einer direkten Stimulierung eben unverdauter ursprünglicher archaischer Tendenzen im Kind. Ich muss wesentlich schneller vorangehen. Eine Frage stellt sich natürlich vor allem, warum hat der Narzissmus eine so große Bedeutung erlangen können? Wodurch ist dieser Wandel zustande gekommen? Die Frage muss ja umso mehr gestellt werden, als es ja betont wird, dass die Wurzeln des Narzissmus schon in der ersten Kindheit liegen, oft sogar in den ersten Lebensmonaten. Je frühere Kindheit im Spiel ist, desto weniger sind ja auch scheinbar gesellschaftliche Faktoren im Spiel. Und fragt sich, wie können überhaupt die Leute heute so viel von Anfang an so viel anders aufwachsen als zum Beispiel zu Freuds Zeiten? Also eine Erklärung, die eben halt von diesen drei von mir behandelten Autoren oder Autorengruppen, also Eisenberg, Lesch und die französischen Neolacanianer gegeben wird, ist, dass es im Wesentlichen eine Folge der Konsumgesellschaft ist, seit den 60er Jahren ist. Und es ist in der Tat seitdem auch, dass eben den Narzissmus so überhand genommen hat. Und natürlich ist aber diese Erklärung, die auch sicher zum Teil richtig ist, sagt eben, die Freudsche Neurose war natürlich verbunden mit dem klassischen Kapitalismus. Der klassische Kapitalismus beruhte eben darauf, auf Triebverzicht, beruhte darauf, die Libido umzuleiten eben in Arbeit und beruhte darauf eben zu sparen und sich die Triebbefriedigung zu verkneifen. Und beruhte im Wesentlichen eben darauf, auf was analer Charakter genannt worden ist. Eben alles möglichst zurückzuhalten und auf unmittelbare Befriedigung zu verzichten, im Gegensatz zu einer späteren. Man kann eben sagen, die Neurosen zu Freudszeiten beruhten eben halt darauf, dass die Individuen der damaligen Zeit eben, wie gesagt, vor allem ihr Sexualleben stark einschränken mussten zugunsten der Arbeit. Während ab den 60er Jahren haben wir eben einen Übergang zum neuen Geist des Kapitalismus, wie das Boltanski und Chiappello genannt haben. Ein Kapitalismus, der jetzt eben im Wesentlichen oder zumindest scheinbar im Wesentlichen auf Konsum beruht und nicht mehr auf Produktion und dessen proklamiertes Grundprinzip jetzt nicht mehr ist, gehorche und arbeite, sondern konsumiere und amüsiere dich. Im psychoanalytischen Termen kann man auch sagen, es handelt sich dabei auch um einen Übergang von einem analen zu einem oralen Modell, also zu einem Modell der unmittelbaren Befriedigung, die keinen Aufschieb duldet. Außerdem bringen diese Autoren das dann auch im Zusammenhang eben mit dem Aufstieg von dem, was die Soziologen Individualismus nennen, dass somit immer weniger geprägt ist durch bereits bestehende Strukturen wie die Familie, die dem Individuum und seinen Triebwünschen von Anfang an eben in ganz bestimmte Bahnen leiten. Lesch vor allem betont dann spricht nicht aus von der wahren Logik, aber er meint damit die Ware eben vor allem als Konsumobjekt. Lesch betont eben zum Beispiel, dass die Welt aus den vom Menschen gemachten Gegenständen, also vor allem, wo diese Produktion sichtbar und kontrollierbar ist, zum Beispiel im Rahmen eines Handwerks, es spielt für Lesch eben auch eine höchst wichtige Rolle, auch darin eine Art von realistische und freundliche Vermittlung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt darzustellen. Also bezieht sich Lesch also auch auf Hannah Arendt und ihr Buch Vita Activa, dass der Mensch nur der Bezug auf eine Objektwelt eben tatsächlich auch zu reifen Objektbeziehungen führt. Und Lesch sagt eben auch, dass hingegen die massenhafte Herstellung von Waren, die sofort obsolet werden und dann wiederum durch andere ersetzt werden, eben auch diese Zwischenwelt zerstört hat, die Lesch hingegen auch in Zusammenhang bringt mit Winnicotts Begriff des transitionellen Objektes, des Übergangsobjektes. Götz Eisenberg hingegen betont auch mehr die Rolle des Abbaus von sozialen Zwischenstrukturen, wie zum Beispiel dem Sozialstaat und wie gesagt der Familie und einer Erziehung, die jetzt nicht nur auf Konkurrenz und auf Ausrichtung zum Berufsleben orientiert war. Andere Autoren, wie gesagt, wie zum Beispiel Dufour, betonen auch sehr stark die Rolle der Werbung und die dem Konsumenten ständig erklärt, dass ihm die ganze Welt grundsätzlich offen steht. Im Grunde sind also, wie gesagt, all diese Erklärungen bringen den Narzissmus eben letztlich im Zusammenhang eben mit der postmodernen Phase der wahren Gesellschaft. Und insofern kann man eigentlich sagen, sind diese Erklärungen ein bisschen das Gegenstück auch zu all den Erklärungen im Bereich der politischen Ökonomie, die zwar vom Kapitalismus reden, sich aber eigentlich immer nur vom Neoliberalismus reden, die eigentlich immer nur die post-keynesianische Phase des Kapitalismus anklagen und letztlich implizit eigentlich zurück wollen, gewissermaßen zu einem in Anführungsstrichen gesunden Kapitalismus der fordistisch-keynesianischen Epoche, wo es noch angeblich ein gewisses Gleichgewicht gegeben hätte. Diese Erklärung kommt mir auf jeden Fall oberflächlich vor oder ist jeweils nur ein Teil der Wahrheit. Ich würde das allein schon deswegen sagen, weil es doch echt erstaunlich wäre, dass wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich in einer historisch absolut unerhörten Aufweichung zum Beispiel der Inzestschranke beinwohnen, dann wäre das ja wirklich ein anthropologisches Ereignis, wie es das seit Jahrtausenden nicht mehr gegeben hat. Und wäre das eigentlich erstaunlich, dass sowas auf ein relativ begrenztes Phänomen wie zum Beispiel die Werbung und zurückzuführen wäre. Ich will also letztlich, sagen wir mal, einigermaßen abschließen, indem ich versuche, ein tiefer gehendes Zusammenhang mit der Wertvergesellschaftung und Narzissmus herzustellen. Um also ganz kurz zu sagen, sehe ich diesen Zusammenhang so. Der Narzisst ist, wie gesagt, jemand, der letztlich die gesamte Außenwelt völlig entwertet. Der Narzisst kennt eigentlich nur sich selber, er kennt eigentlich nur sein eigenes inneres Selbst und erlebt die Außenwelt letztlich nur in Form eben von Setzungen, von Projektionen seiner selbst, wobei er letztlich den anderen Objekten ihr Eigenleben abstreitet. Vielleicht sollte ich hinzufügen, wenn in die Psychoanalyse von Objekten redet, ist das im weitesten Sinne zu fassen. Dazu gehören natürlich auch Personen. Objekte ist eben alles gewissermaßen im Sinne von Objekte, eben einer Wahrnehmung, Objekte eines Empfindens. Und hier sehe ich eben einen Parallelismus zur Vergesellschaftung durch Wert und abstrakte Arbeit. Ist doch die abstrakte Arbeit gleichzeitig eine Art von völliger Entwertung aller Gegenstände. Für die abstrakte Arbeit ist immer nur reine Quantität. Die abstrakte Arbeit und der Wert sehen eben von jedem Eigenleben der Objekte und der Personen ab. Sie reduzieren alles im Grunde nur auf verschiedene quantitative Ausdrücke immer ein und derselben Substanz, nämlich eben der Ausgabe von menschlicher Energie, von Muskeln, Nerv und Hirn, wie es bei Marx heißt. Die abstrakte Arbeit ist eine Art von Vergleichgültigung der Welt, ist eben eine Art von, heißt eben auch allen, sowohl den hergestellten Gegenständen wie auch den Herstellern letztlich jedes Eigenleben abzustreiten und sie immer nur zu austauschbaren Objekten, zu einer Art von Nummern eine Art von Ziffern einer Gleichung zu machen. Das ist ja so, dass alles Konkrete eben im wahren Fetischismus eigentlich immer nur Darstellungsform des Abstrakten ist, aber eigentlich aber eigentlich an sich in seiner Eigengesetzlichkeit überhaupt nicht, nicht ernst genommen wird. Gut, deswegen hat ja auch die Wertgesellschaft eben so katastrophale Folgen, weil sie eben nicht in der Lage ist, irgendwie die Eigengesetzlichkeit der Dinge ernst zu nehmen, sondern sie letztlich alles nur über die auf ein und dasselbe reduziert. Die Warengesellschaft ist eben auch eine gewaltige Reductio ad unum. Und das findet eben eine Art von psychologischer von subjektiver Entsprechung im Narzisst. Der Narzisst macht im Grunde dasselbe. Der Narzisst reduziert letztlich die gesamte Außenwelt eben auf immer ein und dasselbe und behandelt letztlich alles nur als reines Material für die Aufrechterhaltung seines inneren psychischen Gleichgewichtes. Und so wie eben letztlich die abstrakte Warengesellschaft hat, wie gesagt, ist für die abstrakte Arbeit ist jede konkrete Produktion eigentlich immer nur eine Nebensache, ist immer nur eine Art von Kollateralschaden. Das Einzige, was eben dazu dient, ist eben immer die tautologische Reproduktion desselben. Und im Grunde macht der Narzisst dasselbe. Auch er hat eigentlich keinen Inhalt. Der Narzisst und die Narzisstin ist eigentlich nur darum bemüht, die Katastrophe abzuwehren, nämlich eben sich mit seinem ursprünglichen Trennungsschmerz messen zu müssen. Und um das aufrechtzuerhalten, wird gleichfalls bei ihm die ganze Welt reduziert zu einer Verlängerung seiner Innenwelt. Und insofern kann man tatsächlich vielleicht sagen, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen Warengesellschaft und Narzissmus, also die schon weit vor der Konsumgesellschaft der 60er Jahre angefangen hat und deren erste Wurzeln sich letztlich bis auf Descartes zurückverfolgen lassen. Ich erwähne jetzt nur kurz, dass Descartes war eben ein Zeitgenosse von Galilei und das ist im Grunde letztlich die zweite Geburtsstunde, kann man gewissermaßen sagen, des Kapitalismus. Die erste Geburtsstunde war gewissermaßen die Feuerwaffenrevolution und die erste Verbreitung von Lohnarbeit ab dem Ende des 14. Jahrhunderts. Eine zweite Etappe mehr auf der kulturellen Ebene fand eben in der ziemlich genau um 1640 statt, als Galilei und Descartes auf verschiedene Ebenen letztlich die abstraktifizierende Weltsicht einführen. Das müssen wir, ich erwähne, dass Galilei derjenige war, der die Qualitäten aus der Natur ausgetrieben hat und sagte, das große Buch der Natur sei in Dreiecken, Kreisen und Quadraten geschrieben und also bereits dieselbe Auslöschung aller Qualitäten auch im Bereich eben der Wissenschaft betrieben hat, indem letztlich alles nur noch was früher als verschiedene Elemente angesehen wurden, erscheinen bei Galilei, wie eben dann an der gesamten modernen Naturwissenschaft, gleichfalls nur als verschiedene quantitative Ausprägungen, einige eigentlich qualitätsloser Prinzipien wie Energie und Masse. Und Descartes hat dasselbe im Bereich des Denkens gemacht. Bekanntlicherweise hat er in seinem Discours de la Méthode das Gedankenexperiment durchgeführt, wie wir überhaupt irgendeine Gewissheit haben können. Und er verwirft eben nach und nach alle Gewissheiten bis er schließlich zu der einzigen kommt: Ich denke, also bin ich. Er beschreibt, wie er stufenweise zu dieser Erkenntnis kommt und er kommt eben dazu, indem er letztlich auf alle konkreten Qualitäten verzichtet. Er verzichtet letztlich auf seinen eigenen Körper, verzichtet er auf seine Anwesenheit zu einer gewissen Zeit und in einem gewissen Raum, weil das sind ja alles Sachen, über denen sich das so auch täuschen könnte. was eben als einzige Gewissheit zurückbleibt, als einziger Punkt, ist eben einfach die reine, völlig abstrakte Tatsache, wenn ich denke, muss sie doch irgendwie existieren. Der ganze Rest kann ja auch eventuell eine Sinnestäuschung sein, dass ich zum Beispiel zwei Hände habe, kann eine Sinnestäuschung sein für Descartes. Deswegen kann nicht die Grundlage zum Beispiel eines Denkens sein. Das Einzige, worauf im Grunde demoliert praktisch Descartes die gesamte konkrete Welt in Gedanken, führt eine Art von Weltvernichtung durch, wie Husserl das später genannt hat, und bleibt, wie gesagt, bei einer völlig punktuellen, völlig inhaltslosen Behauptung eben stehen. Ich denke, also bin ich. Und von da ausgehend wird dann die ganze Welt wieder neu aufgebaut, aber diesmal gewissermaßen als Entwicklung dieses einen ursprünglichen, völlig abstrakten Ausgangspunktes. Deswegen hat man eben auch oft von Descartes Solipsismus gesprochen, eben von einem völlig unverbundenen Individuum. Auch das war eine völlige historische Neuigkeit, denn bis dahin war das Individuum eben immer als Teil eines Ganzen aufgefasst worden, vor allem natürlich als Teil der christlichen Schöpfung, als Teil eben, weil sich Descartes bemühte, sich zwar aus Ängstlichkeit auf keinen Anstoß bei der Kirche zu erregen, in Wirklichkeit ist sein Ansatz aber mit dem christlichen Weltbild der damaligen Zeit eben völlig unvereinbar, weil eben das Subjekt seine Existenzgewissheit eben nicht mehr von Gott bezieht oder nicht mehr aus seiner Einordnung in eine Art von großen Kette alles sein, sondern eben nur noch aus seiner völlig abstrakten Ich-bin-ich-Logik. Auch die Existenz eines Körpers und überhaupt einer physischen Welt, eben der Res Extensa, wird dann nachher nur noch abgeleitet von dieser ursprünglichen Selbstvergewisserung. Und insofern kann man durchaus sagen, dass Descartes eine Art von Urvater eben des Narzissmus ist, eben dieses des an sich völlig beziehungslosen Subjektes oder des Subjektes, das eben in einer völlig einer Welt ohne Objekt lebt oder wo die Objekte nur noch gewissermaßen nicht ursprünglich gegeben sind und sondern letztlich nur noch hereinkommen, eben als eine spätere Konstruktion des Subjektes. Dieses Subjekt ist eben bei Descartes so im Grunde so weltverloren, so isoliert, dass er später auch die größten Schwierigkeiten hat, überhaupt noch irgendeine Verbindung zur Außenwelt herzustellen. Und die Res Cognitans und die Res Extensa, also der Geist und der Körper, sind bei ihm so getrennt, dass er schließlich sogar zu der Hypothese greifen muss, es gäbe eine gewisse Drüse im Gehirn, die gewissermaßen den einzigen Verbindungspunkt zwischen diesen beiden Welten darstellt. Also die gewissermaßen die einzige Interface, wie man vielleicht heute sagen würde. Die Zeit vergeht. Ich spare mir jetzt den Rest von dem. Damit war Descartes gewissermaßen seiner Zeit bei weitem voraus. Man kann natürlich nicht sagen, dass das damalige Zeitalter ein Zeitalter des Narzissmus war. Und wie gesagt, die Entwicklung des Kapitalismus ging eben lange Zeit eigentlich eher in die gegenteilige Richtung, eben in die Richtung eben eher der Autoritätsstrukturen und des sichtbaren Über-Ichs, wie es eben gerade seinen Höhepunkt eben gerade zu Freuds Zeiten hatte. Ich würde trotzdem, wie gesagt, behaupten, dass die narzisstische Seite des Kapitalismus nicht einfach später dazugekommen ist, sondern eigentlich von Anfang an der wirkliche Kern war, der aber lange Zeit eben von scheinbar gegenteiligen Strukturen überlagert worden ist. Ich würde da auch eine mögliche Parallele andeuten, damit dass die Grundstruktur des Kapitalismus eben die reine wahre Geldbeziehung natürlich im Kern eben auch schon angelegt war, auch bereits in den Anfängen des Kapitalismus, sich aber jahrhundertelang hat sich der Kapitalismus ja eben nur entwickelt eben im Rahmen der feudalen Gesellschaften und hat sich diese reine Logik eigentlich nur entwickeln können gewissermaßen innerhalb des Körpers einer weitgehend doch von konkret feudalen Verhältnissen bestimmten Gesellschaft. Wobei eben die meisten Beobachter letztlich diese beiden Ebenen nicht wirklich auseinanderhalten konnten. Das ist zum Beispiel der Klassenkampf zum Beispiel ja eigentlich gerade keine wirklich kapitalistische Einrichtung, sondern eigentlich eher eine Einrichtung vorkapitalistischer Verhältnisse, die sich dann eben um den Wert herum entfaltet hat. der Klassenkampf, ja. Da, wo die Warengesellschaft sich angefangen hat, sich wirklich völlig dieser vorkapitalistischen Reste zu entledigen und, wie Hegel es sage, mit ihrem eigenen Begriff zusammenzufallen, also eigentlich ungefähr seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, ist diese Gesellschaftsform ja auch sofort in Krise getreten und zeigt, dass diese Logik eigentlich als pure überhaupt nicht existieren kann, sondern es eigentlich nur existieren konnte gewissermaßen, solange sie noch mit anderen Verhältnissen vermischt war. Und so würde ich auch sagen, dass so wie diese ursprüngliche, reine Warenlogik, wie gesagt, immer schon im Kern enthalten war, aber sich eigentlich Jahrhunderte gebraucht hat, um sich wirklich hindurchzubeißen, würde ich also erstmal, das sage ich erstmal nur so sehr spekulativ sagen, könnte man vielleicht Ähnliches eben auch vom Narzissmus sagen. Der Narzissmus ist tatsächlich das, was eben der reinen Wertvergesellschaftung entspricht, hat aber gleichzeitig gewissermaßen Jahrhunderte in der Brust dieser Gesellschaft eher geschlummert und ist eigentlich erst in seiner vollen Durchschlagskraft aufgetreten, eben zusammen seit die Warengesellschaft sich tatsächlich gewissermaßen auch aller ihrer anderen vorbürgerlichen Schlagen entledigt hat. Und in beiden Fällen handelt es sich eben nicht um einen endgültigen Triumph, sondern um einen Triumph, der unmittelbar auch in die Endkrise überleitet. Und natürlich ist der und insofern kann man sagen, dass der Narzissmus heute natürlich ein Teil des Verfalls der Warengesellschaft ist und sehr stark zum Barbarisierungsprozess beiträgt. Unter anderem, weil das, was eben noch was verschwunden ist, was noch an Rationalität oder an Zweckmittelrationalität, zum Beispiel im klassischen autoritären Charakter vorhanden war. Heute hingegen haben wir es eben oft mit Individuen zu tun, die eben halt zwischen Allmachtsfantasien und Ohnmachtsängsten hin und her schwenken und insofern auch nicht mehr das Minimum an Rationalität mehr aufbringen können, das zum Beispiel der klassische kapitalistische Charakter hatte. Und insofern ist eben der Narzisst ein wichtiger Anteil eben der Verwilderung des Patriarchats. Der Narzissmus ist eben auch keine Überwindung des Patriarchats, sondern eine Verwilderung, die sich unter anderem darin äußert, und das ist ein anderes weites Thema, dass die heutige Abwesenheit der klassischen Vaterfigur und damit des klassischen Über-X keineswegs sich auf eine emanzipative Weise vollzogen hat, sondern im Allgemeinen, im Wesentlichen eben durch eine reine Verwilderung und das heißt auch in psychoanalytischen Ebene auf eine Ersetzung des ödipalen Über-Ichs durch viel archaischere Über-Ich-Strukturen, also Über-Ich-Strukturen, die sich in der früheren Kindheit ausgebildet haben, die der Psychoanalyse zufolge meistens noch viel schwerwiegenderer sind, meistens auch noch mit denen sich noch viel weniger reden lässt und die das Individuum noch viel stärker an die Kandare nehmen. Ich habe ein gutes Beispiel, um zu erklären, was dieses archaische Über-Ich ist im Vergleich zum klassischen Über-Ich. Ist das klassische Über-Ich ist zum Beispiel eben die Moral. Ist zum Beispiel der Lehrer, oder der Truppeninstrukteur, der eben sagt, du musst das und das tun und gegen den man sich auch auflehnen konnte, weil das eine äußere Figur war, die dem Subjekt seinen Willen auferlegen wollte und dem Subjekt war es schon klar, dass es eigentlich anders wollte und der Gedanke selber der Revolte und der Revolution setzt eigentlich auch diese sichtbare Figur einer Autorität voraus. Während ein Beispiel für die heute viel verbreitetere Form eines archaischen Über-Ichs kann man zum Beispiel sehen in der Magersucht oder überhaupt in der ständigen Sorge um sein eigenes Aussehen. Denn auch das ist eine Figur des Über-Ichs, wenn sich jemand ständig in jemanden aufrichtet und sagt, du bist zu dick, du hast zu viel geraucht, du hast dich nicht genügend angestrengt, du hast nicht genügend Bewerbungen abgesendet. Das sind alles Formen des Über-Ichs, die aber insofern ein so viel perfideres Über-Ich sind, weil sie im Gegensatz zum klassischen Über-Ich nicht mehr im Namen einer Moral daherkommen oder im Namen einer äußeren Autorität, sondern stets behaupten, im Interesse des Individuums selber zu sprechen. Und insofern ist es wesentlich schwerer, sich gegen sie aufzulehnen, weil wer sich zum Beispiel gegen den dagegen auflehnen, zum Beispiel gegen die Schönheitsideale, wie sie von der Werbung verbreitet werden, der scheint letztlich nur sich selber ins eigene Fleisch zu schneiden und zum Beispiel damit seine eigenen Chancen auf dem Partner und auf dem Arbeitsmarkt zu verringern. Wie gesagt, und solche Strukturen haben sich eben heute wesentlich immer mehr ausgebreitet. Und deswegen kann man auch eben sagen, es ist eben zum Teil der Kultur des Narzissmus, dass sich, wie gesagt, klassische ödipal-autoritäre Strukturen sind zum Teil sicher sehr zurückgegangen, aber eben nicht infolge eines kollektiven Emanzipationsprozesses, nicht infolge einer Überwindung im Sinne einer wirklichen Selbstbestimmung, sondern sie haben sich eben weitgehend aufgelöst zugunsten von anderen Formen von Psychodynamik, die eben im Rahmen der Psychoanalyse nur als noch wesentlich archaischer betrachtet werden können, die also ihre Wurzel in noch früheren Konflikten der Kindheit haben und insofern auch wesentlich schwerer zugänglich sind. Ja, also ich habe jetzt also schon länger geredet als gedacht und sehr viele verschiedene Gesichtspunkte ins Spiel gebracht. Also es liegt an der, wir machen jetzt, glaube ich, eine kleine Pause und dann werden wir eben sehen, welche Aspekte wir vertiefen wollen.